das Schreckmümpfeli. Beispiel von Frederick Brown. Miss Macy rümpfte die Nase. Warum regen sich alle so auf? Sie tun uns doch nichts, oder? Anderswo in den Städten herrschte blinde Panik. Nicht im Garten von Miss Macy. Sie schaute in aller Ruhe zu den ungeheuren, kilometerhohen Gestalten der Eindringlinge empor. Sie waren vor einer Woche gelandet. In einem Raumschiff von 150 Kilometer Länge waren sie sanft in der Wüste von Arizona niedergegangen. An die 1000 davon waren aus diesem Raumschiff herausgekommen und gingen nun umher. Indessen, wie Miss Macy andeutete, taten sie niemandem etwas und beschädigten auch nichts. Ihre Körperdichte reichte nicht ganz hin, um Menschen überhaupt etwas anhaben zu können. Stieg einer auf jemanden oder auf das Haus, in dem man sich befand, so trat plötzlich Finsternis ein. Und solange er seinen Fuß nicht bewegte und weiterging, konnte man nichts sehen. Das war alles. Sie kümmerten sich nicht um Menschenwesen. Alle Versuche, mit ihnen in Verbindung zu treten, waren fehlgeschlagen, ebenso wie alle Heeres- und Luftwaffenangriffe. Auf sie abgefeuerte Granaten explodierten mitten in ihnen und taten ihnen nichts. Nicht einmal die Wasserstoffbombe, die man auf einen von ihnen abgeworfen hatte, während er ein Wüstengebiet durchquerte, hatte ihn im geringsten gestört. Sie ignorieren uns ganz einfach. Und das, sagte Miss Macy zu ihrer Schwester, die auch eine Miss Macy war, da keine von ihnen einen Mann hatte, beweist doch, dass sie keine bösen Absichten gegen uns hegen. Oder nicht? Das will ich hoffen, Amanda, entgegnete Miss Macys Schwester. Aber sieh nur, was sie jetzt treiben. Es herrschte klarer Himmel. Oder vielmehr, er hatte geherrscht. Ein Himmel von hellem Blau. Und die beinahe menschenähnlichen Köpfe und Schultern der Riesen, anderthalb Kilometer hoch, waren ganz klar zu sehen gewesen. Nun aber sah Miss Macy, die dem aufwärts gerichteten Blick ihrer Schwester gefolgt war, wie es neblig wurde. Jede der zwei großen Gestalten, die man wahrnahm, hatte eine Art Spritzenbehälter in der Hand, aus dem Wolken eines nebelartigen Stoffes kamen, die langsam zur Erde niedersanken. Miss Macy runzelte wieder die Stirn. Wolken machen? Vielleicht besteht darin ihre Unterhaltung. Wolken können uns doch nichts anhaben. Warum machen sich die Leute solche Sorgen? Sie kehrte zu ihrer Arbeit zurück. Ist das flüssiger Dünger, was du da sprühst, Amanda? Fragte ihre Schwester. Nein, sagte Miss Macy. Ungeziefervertilgungsmittel. Sie hörten das Schreckmümpfeli. Beispiel von Frederick Brown. Und mit Rainer Zurlinde, der Lili Langen und der Angela Matusch. Technik Janet Brand, Regie Paul Roland. Das war eines der ersten Schreckmümpfeli aus dem Jahr 1975.